Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Das heutige Hörspiel basiert auf einem 130 Jahre alten Text, der von Zeitgenossen als so blasphemisch empfunden wurde, dass das Buch verboten und der Autor eingesperrt wurde. Das Liebeskonzil, eine Himmelstragödie in 5 Aufzügen, ist ein Theaterstück aus dem vorvorigen Jahrhundert, geschrieben 1894 vom bayerischen Schriftsteller Oskar Panizza. Panizza wandte sich leidenschaftlich gegen den Obrigkeitsstaat, gegen bürgerliche Moralvorstellungen, gegen sexuelle Tabus und gegen die katholische Kirche. Sein Schreiben diente ihm ausdrücklich auch zur Selbsttherapie. Oder besser gesagt, war ein Versuch einer Selbsttherapie, denn Oskar Panizzas Hauptwerk, das Liebeskonzil, verstärkte die persönliche Tragödie. Das Buch wurde 1894, gleich nach dem Erscheinen, verboten, der Autor wegen Blasphemie 1 Jahr eingesperrt. Panizza, von einem Jahr Einzelhaft gezeichnet, emigrierte nach seiner Entlassung in die Schweiz und 1898 nach Paris. Er litt seit seiner Haftzeit unter Depressionen und Verfolgungswahn und starb, nachdem er 16 Jahre in einem Sanatorium zugebracht hatte, 1921. Sein Hauptwerk, das Liebeskonzil, blieb zeitlebens unaufgeführt. Erst 1967 wurde es in einem kleinen Theater in Wien zur Uraufführung gebracht. 2014 hat es der Schauspieler Wolfram Berger für das Radio bearbeitet, auf der Grundlage einer Theaterfassung, die er für das steirische Festival Styriate geschrieben hatte. Wolfram Berger hat in vielen Hörspielproduktionen des ORF mitgewirkt. Seine Stimme wird Ihnen vertraut sein. Hier in Oskar Panizzas himmlischer Tragödie zeigt uns Wolfram Berger, was ein Schauspieler allein nur durch seine Stimme alles zu sein vermag. Aus heutiger Sicht thematisiert das Stück, ohne es explizit anzusprechen, Fragen, die für das Zusammenleben der Menschen wesentlich sind. Die Frage nach der Handlungs- und Gedankenfreiheit des Einzelnen und die Frage nach der notwendigen Wertschätzung des Anderen. Auf einer Metaebene könnte man sagen, in unserem heutigen Hörspiel geht es um Meinungsfreiheit, um die Freiheit der Kunst und um die Frage, wie weit Satire gehen kann, im Besonderen in Hinblick auf Religion und Glauben. Das Liebeskonzil, eine Himmelstragödie in 5 Aufzügen von Oskar Panizza. Mit Wolfram Berger, also mit mir. Die Personen und ihre Darsteller sind Gottvater, Christus, Maria, der Teufel, das Weib, ein Cherubim, erster, zweiter und dritter Engel, alles ich. Der Heilige Geist, Erzengel, Amoretten, Maria Magdalena, Tiere, Fratzen, Gestalten aus dem Totenreich, Helena, Eloise, Agrippina, Salome, alles ich. Rodrigo Borgia, Alexander der VI., Papst, die Kinder des Papstes, Girolama Borgia, Isabella Borgia, Pierluigi Borgia, Don Giovanni Borgia, Cesare Borgia, Donna Lucrezia Borgia, alles ich, Laura Borgia, Giovanni Borgia, des Papstes Mätressen Vanozza und Giulia Farnese, Neffen des Papstes, Vertraute des Papstes, ein Priester, ein deutscher Schulmeister, erster, zweiter, dritter Edelmann, geistliche Würdenträger, päpstliche Hofbeamte, alles ich, Gesandte, römische Damen, Kavaliere, Kurtisanen, Schauspieler, Sänger, Kämpfer, Soldaten, alles ich. Musik, Toni Burger. Zeit, Frühjahr 1495, das erste historisch beglaubigte Datum vom Ausbruch der Lustseuche Syphilis. Erster Aufzug, erste Szene. Der Himmel, ein Thronsaal, drei Engel mit kurzen Amorettenflügeln. Erster Engel: Ach, heute steht er wieder spät auf. Der zweite Engel: Seid froh, dieses Gehust, dieses wasserblaue Geglotz, dieses Schleimfließen, Fluchen, Spucken, den ganzen Tag. Man kommt zu keinem gesunden Augenblick. Ein dritter Engel, ein ganz kleiner Engel: Ja, das ist merkwürdig da oben. Der erste Engel: Apropos, ist der Thron festgemacht? Ja, um Gottes Willen, er wackelte gestern. Der Thron? Warum wackelt der Thron? Weil hier sowieso alles aus dem Leim geht. Götter und Möbel, Fransen und Tapeten. Gott, wenn das meine Mutter wüsste. Zwei ältere Engel kommen hereingestürzt. Er kommt, ist alles parat? Um Gottes Willen, seht, ob der Thron fest ist, er wackelte gestern. Zweite Szene. Gottvater, ein Greis im höchsten Lebensalter mit silberweißen Haaren, hellblauen, wässerigen Glotzaugen, tränengefüllten Augensäcken, gebeugten Hauptes, kommt hustend und brustrasselnd, schwerfällig tappend hereingeschlappt. Hinter Gottvater ein endloses Cortège von Engeln, Seraphim, Türstehern, alles weiblich oder geschlechtslos, sowie einige nonnenartig gekleidete barmherzige Schwestern mit Medizinflaschen, Decken, Spucknäpfen und dergleichen. Gottvater sinkt mit einem lebenssatt rauen Expirationsseufzer auf den Thron nieder. Er glotzt dann starr und bewegungslos, aber schwer atmend vor sich hin. Alle Engel hastig hin und her laufen. Die Fußbank, Wärmeflasche, Wärmeflasche, den Fuß sackt, Steppdecke, Steppdecke, den Rückenwärmer, Rückenwärmer, Foulard, das Foulard. Und währenddessen hört man Gottvater unartikuliert rau stöhnen und jammern. Verschiedene Engel: Wo fehlt's? Was ist? Helft, helft, wo fehlt's? Gottvater: Alle Engel: Helft, helft, wo fehlt's? Göttliche Majestät, wo fehlt's? Er stirbt uns. Holt Maria, holt den Mann. Helft, helft. Aus den Augensäcken von Gottvater rollen große Tränen. Spuck, Spuck, Spuck. Ein Engel springt auf. Die Spuckschale. Spuckschale, Spuckschale, Spuckschale. Gottvater räuspernd, kollernd, erleichtert sich endlich. Schaut dann lange mit glasig starren Blicken im Kreise umher. Packt dann plötzlich die Krücken und stößt sie mit heiserem Gebrüll gegen die Engel vor. Die Engel fahren kreischend auseinander und fliehen zu den Türen hinaus. Nur ein Cherubim bleibt zurück. Lange Pause. Dritte Szene. Rollt die Erde noch in ihren Sphären? Die Erde rollt in ihren Sphären. Ist die Sonne schon aufgegangen? Die Sonne steht, heiligster Vater. Steht die Sonne? Hab ich vergessen. Ach Gott, bin ich alt geworden. Du wirst wieder besser werden, göttlicher Greis. Nein, ich werde nicht wieder besser werden. Gott, ist das schrecklich, alt zu sein. Gott, und auch noch ewig leben zu müssen. Ich werde immer elender. Gott, wenn ich sterben könnte. Du wirst nicht sterben. Du kannst nicht sterben. Oh, meine Glieder sind gekrümmt und verschwollen und wassersüchtig. Meine Füße sind vergichtet und verknorpelt. Er bricht in ein heftiges, schmerzhaftes Schluchzen aus. In diesem Augenblick klopft es draußen. Sieh, wer es ist. Ein geflügelter Bote. Lass ihn herein. Der Bote sinkt in den Staub, küsst den Boden. Herr, ich komme aus Italien, aus Neapel. Grässliches muss ich dir berichten. Der Pfuhl der Sünde stinkt bis da herauf. Alle Bande der Sittlichkeit sind gelöst. Man hohnlacht deiner Gebote. Die Stadt ergibt sich den entsetzlichsten Gräueln. Weiber laufen mit entblößtem Busen frech lüstern durch die Straßen. Die Männer funkeln wie Böcke. Die Sonne hat sich schon verdunkelt. Zeugungsglieder in unermesslicher Größe werden als Gottheiten durch die Straßen geführt, von Reigen junger Mädchen begleitet und wie allmächtige Idole angebetet. Und in deiner Kirche sah ich den Priester vor dem Altar mit einer feilen Dirne. Gottvater, seines Zornes nicht mehr mächtig. Ich will sie zerschmettern! Tu das nicht, lieber heiliger Vater. Du hast ja sonst keine Menschen mehr. Ja, richtig. Habe ich vergessen. Das Erschaffen ist ja vorbei. Ich bin zu alt. Und meine Kinder können das nicht. Beruhige dich, göttlicher Greis. Du wirst dein drohendes Gesicht aus den Wolken zeigen und sie werden schaudern. Sie werden nicht schaudern. Sie verlachen mich ja. Ruf mir meine Tochter, die allerseligste Jungfrau, und auch meinen Sohn und auch den Teufel. Wir wollen ein Konzil halten und beraten. Maria, von amorettenhaft gekleideten Engeln und Engelsknaben begleitet, kommt in hochmütig stolzer Haltung, eine kleine goldene Krone auf dem Haupte, in einem blauen, sternbesäten Kleid, welches vorne das weißseidene Untergewand erblicken lässt, macht in Front von Gottvater eine hofmäßige Verbeugung und begibt sich dann auf einen zweiten Thron. Und jetzt wird ein weiches Geflüster schalkhafter, augenschmeißender Amoretten vernehmbar. Der Mann kommt, der Mann kommt. Der dritte Engel. Der Mann? Wie heißt der Mann? Der Mann, du kleines Äffchen, das ist der Mann. Das ist der schönste, der zarteste, der zuckrigste Mann. Der einzige Mann im Himmel. Das ist der Mann. Oh, ist er schön? Weiß wie Elfenbein. Aber traurig. Warum ist er traurig, der Mann? Er ist ja verwundet. Sie haben ihn ja in die Hände gestochen und durch die Füße und in die Seite hinein und von der Stirn unter den Haaren herabfließen Blutstropfen. Aber er lebt. Er lebt. Christus kommt gesenkten Kopfes und mit tieftrauriger Miene, umgeben von Engeln, die Kreuz- und Marterwerkzeuge tragen. Apostel, Märtyrer, Maria Magdalena, Klageweiber. Er ist blass, eine ätherische Erscheinung, und er lässt sich in großer Apathie nieder. Gottvater spricht. Sind wir alle versammelt? Im nächsten Augenblick fährt ein feuriger Streifen wie eine Rakete quer durch den Saal. Der Heilige Geist. Die Menschen haben sich meine Gebote missachtend in götzendienerischer, selbstzerstörender Weise den schrecklichsten Ausschweifungen hingegeben. In einer Stadt in Asien, wo alles jetzt gleich ist. Neapel, heiligster Vater. Ja, Neapel, wir wollen sie verderben. Maria, nein, das geht nicht. Wir müssen sie doch haben. Ja, wir müssen sie haben. Ich will sie ausrotten, diese Scheißhalle. Ich will wieder eine schöne Erde haben, mit Tieren im Walde. Wenn wir Tiere haben, müssen wir Menschen auch haben. Die Sünde dient zur Läuterung. Die Begattung müssen wir ihnen schließlich lassen. Ein Stückchen Wollust muss man ihnen gönnen, sonst hängen sie sich am nächsten Baum auf. Ein Stückchen Wollust bei der Nacht, im Frühjahr, zu gewissen Zeiten, wenn der Mond scheint. Ich will sie erschlagen wie geile Hunde in ihrem schönsten Rausch. Und wer macht dann die Menschen? Der Alte. Starrt schwerkeuchend vor sich hin, kollert und rasselt. Ein Erstickungsanfall scheint im Anzuge zu sein. Er fuchtelt mit den Armen herum, wirft Decken und Krücken von sich, stöhnt und brüllt. Man eilt ihm zu Hilfe, bringt Spuckschalen. Ich will sie zerschmeißen, zertreten, im Mörser meines Zorns zerschmettern. Heiligster, heiligster, göttlichster Vater, morgen ist Ostern. Drunten essen Sie das Passamahl. Was essen Sie? Sie essen das Passamahl. Sie essen das Abendmahl. Ja, das Abendmahl. Ja, Sie essen das Fleisch und Blut Christi. Mein Sohn, Sie essen dich. Ja, dich essen Sie. Mich essen Sie. Es ist entsetzlich. Ich möchte einmal den Spieß umkehren und mich satt essen und Sie darben lassen. Mein Sohn, vergiss nicht, du bist unverletzlich, göttlich, unaufzehrbar in alle Ewigkeit. Maria legt sein Haupt an ihre Brust und liebkost ihn. Christus schluchzt heftig an der Brust Marias. Wer feiert denn da drunten jetzt alles Passamahl? Die Christen, heiliger Vater, deine Gläubigen, göttlicher Meister, deine Kinder, die auf dich hoffen, die Frommen, die Katholischen, die allein selig machende Kirche, deine Priester, die Bischöfe, der Papst. So, so, das wollen wir doch einmal ansehen. Bringt uns die Räucherbecken und Kohlenpfannen und erzeugt in uns Allwissenheit und Allgegenwärtigkeit. Zweiter Aufzug. Ein Prunksaal im päpstlichen Palast in Rom. Der Papst mit seiner Familie, der päpstliche Hofstaat, reich besetzte Tische. Es ist gegen Abend und der erste Ostertag des Jahres 1495. Rege Unterhaltung, im Hintergrund Musik. Die Galerie gefüllt mit Zuschauern, Leuten aus dem Volke. Es wird getanzt. Der Papst klatscht in die Hände. Wo sind unsere Schönen? 12 Kurtisanen von auserlesener Schönheit betreten, durch leichte, durchsichtige Gewänder verhüllt den Saal. Auf ein Zeichen werfen die Mädchen ihre Gewänder ab. Päpstliche Diener werfen über die Köpfe der Zuschauer Kastanien in die Mitte des Saales, auf die sich die Mädchen stürzen und sich um sie raufen. Der Papst. Jetzt lasst unsere Athleten herein. Es treten 2 nackte, kräftige Männer ein, die zu den Mädchen geführt sich an deren Anblick berauschen, um dann den Zweikampf zu beginnen. Als der Sieger seinen Gegner unter lautem Beifall geworfen, tritt er auf die Kurtisanen zu, wählt sich die Schönste und verlässt mit ihr den Saal. Darauf betritt ein zweites Paar den Saal. Als der Fünfte seinen Gegner unter lautem Geschrei geworfen hat, da ertönt in tiefernsten, tragischen Tönen vom Innern der Kirche her der Schlussgesang der Vesper. Veni Sancti Spiritus, et temite Celitus, lucis tura pions in nomine fronte, sautium turum fidelium. Eine peinliche Stille ist nach den ersten Akkorden eingetreten. Der Vorhang fällt. Dritter Aufzug. Erste Szene im Himmel. Gottvater, Maria, Christus und der Teufel. Der Teufel mit verwitterten, abgelebten, gelb verärgerten Zügen, auf einen Fuß sich stützend, den anderen aufziehend. Gottvater, ernst und kurz. Freund, wir haben dich rufen lassen. Es handelt sich um einen speziellen Auftrag, der besondere Geschicklichkeit erheischt. Ich weiß, du denkst viel. Der Teufel verbeugt sich. Könntest du nicht Es handelt sich um ein Ding, welches ein Einfluss, der imstande wäre, die uns in ihrem Begehren anekelnde, gänzlich verwahrloste Menschheit wieder auf den Pfad der Tugend in empfindlich strafender Weise zurückzuführen. Ach, mein lieber Sohn, sagt du sie mich, ich kann mit Worten nicht recht umgehen. Ich habe immer nur gehandelt, nie viel Worte gemacht. Christus, sich mühsam aufrichtend, nach einigem Besinnen. Mein Herr, wir gedächten, Ihre Hilfe in Anspruch zu nehmen, in einer Sache, die Ihnen ebenso großen Vorteil einbringen soll wie uns selbst. Ich meine, die Ihnen die Menschheit hinsichtlich Ihrer irdischen Sphäre keineswegs entfremden soll. Ich sage dies ausdrücklich, um jeden Verdacht bei Ihnen gleich von vornherein zu zerstreuen. Im Gegenteil, es handelt sich um einen Kompromiss, wobei wir auf Ihre bewährte Geschicklichkeit, Ihren Scharfsinn und Ihren Takt, Ihr versöhnliches Entgegenkommen, Ihre Bildung, Ihre... Er fängt zu hüsteln an und wird kurzatmig, stöhnt und keucht. Er fällt röchelnd zurück, die Augen treten hervor, die Stirne wird schweißig, er bekommt einen asthmatischen Anfall. Maria. Schone dich, mein Sohn, du solltest nie reden, du bist leidend. Mein lieber Freund, wir bedürfen deiner Hilfe. Es ist ja nicht nötig, dass man erfährt, dass du die Sache inszenierst. Der Teufel macht eine abwehrend beruhigende Bewegung. Bitte, steh uns bei. Es soll dein Schade nicht sein. Sie zwinkert ihn an. Du verstehst, es handelt sich in Kürze um Folgendes. Durch eine unglückliche Einflüsterung bewogen, wohnten wir einer Szene im päpstlichen Palast zu Rom bei, des Papstes. Der Teufel verbindlich einfallend. Ah ja, Alexander der Sechste seines Namens. Rodrigo Borgia. Ja, ganz recht, dieser Borgia. Es war skandalös, es war grässlich. Das war ein Passamal. Gottvater plötzlich hervorkollernd in breitester Unflätigkeit. Pfui Teufel! Pfui Teufel! Christus erwacht aus seiner Schwäche und fast tonlos. Ja, Pfui Teufel, Pfui Teufel. Der Teufel, ärgerlich, unangenehm berührt. Also ich bitte, unter diesen Umständen darf ich wohl verzichten. Mein Gott, nein! Sie waren nicht gemeint! Na doch, doch, doch, doch, doch. Nein, nein! Also nochmals nein! Das war nicht so! Es fuhr uns heraus! Eine alte Gewohnheit! Der Teufel kommt zurück. Vornehm, versöhnlich, bitter, lächelnd, schnellt mit der einen Hand ein Stäubchen vom anderen Ärmel. Ja, bitte, bitte. Mein Freund, du bist der Unsere. Wir bedürfen deiner Hilfe zu notwendig. Und mit einem Wort, also die Sache ist die von einer an höchster Stelle in Aussicht genommenen gänzlichen Vernichtung des Menschengeschlechts aus höheren Gründen absehend, haben wir beschlossen, eine empfindliche, sündflutartige Rache zu nehmen und brauchen daher ein Ding, einen Einfluss, eine Gewalt, ein Gift, ein Etwas, welches die Unflätigkeit der Menschen in geschlechtliche Beziehung, wie donc, sie gießt etwas eau de cologne auf ein Spitzentuch, welches die Bestialität der Männer und Weiber in jenen lediglich der Fortpflanzung dienenden Beziehungen und nötig erscheinenden Berührungen und Vermischungen. Ah, c'est terrible. Sie schnupft wieder eau de cologne. Enfin, eindämmen soll, du verstehst? Ja, ich verstehe. Ja, eindämmen soll, ja. Ja, eindämmen soll. Soll es sehr empfindlich sein? Ja, es soll sehr empfindlich sein. Gottvater guckt glasig herüber, scheint nicht ganz verstanden zu haben, ächzt schließlich zustimmend, mit fettem Räusperton. Ja. Christus, ja, ja. Teufel, zwei Finger an die Lippen gelegt. Ja, dann müsste man den Stachel, das Gift, in die Beziehung selbst legen. Man müsste die Sekretion beim Geschlechtsakt vergiften. Ah, das wird interessant. Du meinst den Samen? Sie hält sich das Taschentuch einen Augenblick vor den Mund, als schlucke sie etwas Unangenehmes hinunter. Nein, nein. Samen und Ei sollen unberührt bleiben, aber der Täter soll durch ein kleines Nebenprodukt vergiftet werden. Ja, wie bei den Schlangen, nicht mehr auf den Besitzer, aber auf sein Vis-à-vis in der sexuellen Française, pardon, wenn ich mich so ausdrücken darf. Maria hebt zum Zeichen des bewunderten Verständnisses die Augenbrauen. Ansteckend wirkt, sodass sie sich beide infizieren können. Nichts ahnend, ganz im Taumel verloren. In der Täuschung des höchsten Glücks, ja? Sodass sie lallend wie Kinder in die scheußliche Brühe hineintappen. C'est glorieux, c'est charmant, c'est diabolique. Ja? Gottvater und Christus glotzen ruhig weiter. Gut, aber unter einer Bedingung. Was du auch mit den Menschen anfängst, sie müssen erlösungsbedürftig bleiben. Ja, lösungsbedürftig bleiben sie. Sie müssen auch erlösungsfähig bleiben. Erlösungsfähig? Nachdem ich sie vergiftet, auf besonderen Wunsch vergiftet, das dürfte kaum sein. Ja, dann ist die ganze Sache umsonst. Wenn wir die Menschen nicht mehr erlösen können, was soll denn dann die ganze Einrichtung her? Gottvater und Christus heben verzweifelnd die Hände empor. Der Teufel dreht sich mit sardonischem Lächeln auf dem Fußabsatz um. Ein peinlicher Moment. Das Geschäft scheint nicht zustande kommen zu wollen. Pause. Maria? Apropos, wie geht's denn mit deinem Fuß? Ah, so, so. Nicht besser, aber auch nicht gerade schlechter. Mein Gott, das wird nicht mehr anders. Das ist von deinem Fall? Der Teufel verständnisvoll, lange stumm und ernst nickend. Nun, und sonst, was macht die Großmutter? Die Lilith, danke, recht gut. Und die Kleinen? Danke, danke, ja, alles wohlauf. Maria geht auf Gottvater zu, mit dem sie einige Zeit leise spricht. Voyons, mein Freund, du musst doch etwas machen können, was die Menschheit vergiftet, ohne sie ganz zugrunde zu richten. Wir wollen sie dann wieder erlösen. Wenn ich sie in ihren geheimen, amorösen Beziehungen heftig treffen soll, dann muss die Seele auch mit, denn die Seele steckt da mit drin. Gottvater erstaunt. Die Seele steckt da mit drin? Die Seele steckt da mit drin? Maria, wie sich erinnernd, die Seele steckt da mit drin? Mein Gott, du bist ja der Schöpfer, weißt du nichts? Wir erschaffen jetzt nicht mehr. Wir sind müde. Also suche deinem Hexenkessel. Kreiere, braue, Zeuge, mische was zusammen. Es muss allerdings sehr verlockend sein. Womöglich etwas Frauenzimmerartiges. Ja, sehr verlockend sein. Lüstern und zerstörend zugleich. Ich bring etwas. Gott sei Dank. Ja, ich glaube, ich hab's. Alle drei leise in die Hände schlagend. Bravo, Teufel. Bravo, bravo, bravo. Bravissimo. Der Vorhang fällt. Verwandlung. Das Himmelskabinett steigt langsam nach oben. Die Szene wird dunkler und macht einem tonnenartigen Tunnelplatz, der sich scheinbar bis ins Unendliche nach abwärts erstreckt. Eine morsche Holzstiege. Auf dieser sieht man den Teufel nicht ohne Mühe ächzend hinabsteigen. Fantastische Vögel und Ungeheuer pfauchen und krächzen ihm mit heiserem Ruf ihren Gruß entgegen. Er setzt sich quer auf sein Binsenlager und vergräbt die Hände tief in das Wollhaar des Kopfes. Da hockst du nun, Hund. Wieder allein. Zurück von der Audienz und hast wieder einmal gesehen die goldenen Gemächer der Hohen und Vornehmen. Und du bist immer und bleibst der Lump, der Spitzbub. Du bist und bleibst ein Hund. Du bist ein erdgeborener, gebückter und verzerrter Kerl dein Leben lang. Und humpelst herum mit deinem Fuß und frisst Ärger und Grimm in dich hinein. Und doch bist du mehr. Bist mehr als diese Firlefanze in ihrem Glück und Wolkenbau. In deinem Kopf stecken die Gedanken der Erde. Und wenn du hier allein bist, allein mit deinem Erdgeruch, und dein Kopf sich illuminiert, dann entsteht in diesem vergrämten Kopf, mitten in der Verzweiflung, ein Funken, ein Gift, eine Kraft, die wie ein Blitz durch die Welt fährt und die Hülsenköpfe in ihrem Wolkenkuckucksheim erbeben macht. Bist so glücklich? Glücklich, wie die anderen nicht glücklich sein können. Glücklich in diesem Erdenloch, in diesem kostbaren Tunnel, diesem Hauch von Irdischkeit und Würze, diesem Weltgeruch, der dich kräftigt und stählt und Gedanken erzeugt und zur Arbeit zwingt. Du brauchst keine Ahnen- und Vergangenheitsregister, bist blank und sauber, darfst von Neuem beginnen. Du brauchst nichts zu tun. Die Arbeit sind deine Ahnen. Arbeit. Arbeit. Er springt auf. Also denn, auf zur Arbeit! Er geht längere Zeit auf und ab, bleibt wiederholt stehen und sinnt nach. Ja, verführerisch soll es sein, ja, aber giftig soll es auch sein. Und Sie sollen das Gift nicht merken. Aber es soll dabei Seele und Leib vergiftet werden bis zum Wahnsinn. Sie wollen also sehen, wie sich die Menschheit krümmt und bricht. Die Seele soll aber reparierbar sein, erlösungsfähig, wie Sie sagen. Er geht wieder schweigend und nachdenklich auf und ab. Woher nimmst du das Gift? Na, aus dir. Gibt es denn etwas Giftigeres als du selbst? Also, musst du das Gift erst organisch abschwächen, ne? Und dann in einem Lebewesen personifizieren. Und dieses Lebewesen muss ein Weib sein. Und dieses Weib muss schön sein. Und ich, ihr Vater. Sapristi, kommen wir auch einmal zum Zeugen. Geht lange erregt auf und ab. Nun, und wenn ich dieses Kunstwerk fertig bringe, was kriege ich dann dafür? Freund, nimm dich in Acht. Jetzt hol die Speisezettel deiner Wünsche hervor. Diese Stiege da, die muss man reparieren. Und dann diese Falltür da oben, ja, mit einem Geländer daran, ein paar Teppichen. Ja, und dann muss er mir meine Bücher frei drucken lassen und ihre breiteste Zirkulation im Himmel und auf Erden erlauben. Oder wenn er mich zum Graf machte, Graf Miraviglioso? Conte di Miraviglioso, Signor Conte di Miraviglioso. Etwas bessere Garderobe, dieses spanische Kostüm trage ich nun schon seit Philipp II., das ist unerhört. Ferner ein kleines Fond, und die Möglichkeit einer standesgemäßen Verbindung mit einer der Engelklassen. Gott, so ein zartes Geschöpfchen neben mir, es wäre ja zum Entzücken. Ein goldenes Portepee, ein Kammerherrentitel, so ein kleines Krönlein, ein Herzogskragen oder... Er hält plötzlich inne, greift sich mit beiden Händen an die Stirn und schreit in tierischer Weise hinaus. Bleib von mir! Er hält die Hände weit von sich, wie um etwas wegzustoßen, das auf ihn eindringt, und weicht zurück. Ich komm! Ich komm! Er hat mich! Der Hund hat mich! Hab ich dir nicht gesagt, wenn du über die Schnur haust, packt es dich! Voll Teufel! Er spuckt aus, wie um etwas aus seinem Innern zu entfernen. Voll Teufel, es kommt. Der Ekel hat mich. Es ist zu spät. Ekel, verdammte Soße. Weißt du nicht, dass du nur in Entbehrung, im Finstern, nur unter der Marter gedeihst? Er schleppt sich bis zu seinem Lager, wälzt sich in Krämpfen, reißt aus der Matratze Stroh heraus, macht einen Knebel und steckt ihn sich ins Maul, wird dann etwas ruhiger, liegt bewegungslos da und scheint zu schlafen. Lange Pause. Währenddem hat sich die Szene wie aufgeklärt. Eine unermessliche Perspektive. Und man erblickt ein ungeheures Totenfeld, auf dem eine schier unfassbare Zahl, wie es scheint, lauter Weiber mit fahlen Gewändern hockend, hingestreckt, wie schlafend, das Ganze übergossen von einem kalten, flirrenden, mondlichtähnlichen Schimmer. Tiefe Stille. Der Teufel wacht langsam auf, reißt sich den Knebel aus dem Mund. Ihr seid mir vorausgeeilt. Gedanken, meine guten Gedanken. Und die gemeinen sind mir in den Magen gefahren, so ist's recht. Und bist jetzt wieder ein ehrlicher Kerl. Welche wähle ich mir jetzt aus als Mutter für mein glorioses Geschöpf? Schön, verführerisch, sinnlich, giftig, Hirn und Adern verbrennend, ahnungslos, tollpatschig, grausam, seelenschmutzig, naiv. Helena von Sparta, trojanische Königin. Langsam erhebt sich eine Gestalt, kommt schlaftrunken mit geschlossenen Augen nach vorn. Du bist damals mit dem jungen Laffen auf und davon und hast deinen Mann zurückgelassen. Rein aus Verliebtheit? Helena verneint schwerfällig mit dem Kopf. Nicht einmal verliebt? Aus Neugierde? Sie nickt schlaftrunken. Nur weil es dir gefallen hat? Helena nickt. Ohne etwas zu denken? Sie nickt. Geh, leg dich wieder schlafen, armes, dummes Ding. Ich muss mir mal ein Scheusal holen. Agrippina! Mutter und Mörderin von Kaisern, komm! Du lässt dich herbei, eines der größten Scheusale, den Nero, zu gebären. Dafür kannst du nichts. Dann willst du mit deinem Freier, deinen Bruder, den Kaiser Caligula ermorden. Es gelingt nicht. Dafür kannst du wieder nichts. Das heißt, du warst nicht geschickt genug. Und endlich wird Caligula doch ermordet, wie damals so sitte. Der reiche Advokat Passimus geht mit dir eine zweite Ehe ein. Du vergiftest ihn und beerbst ihn. Das war damals so Sitte. Dann aber spielst du so geschickt, dass du die Kaiserin Messalina von ihrem Gemahl, dem Kaiser Claudius, abschlachten lässt, heiratest dann selbst den Kaiser Claudius und wirst Kaiserin. Und dann verschaffst du dir den Beinamen Augusta, die Heilige, lässest deinen Sohn Nero dann mit der Tochter von Claudius vermählen, vergiftest deinen Gemahl und rufst deinen Sohn Nero zum Kaiser aus. Das war damals ganz neu. Du vergiftest dann noch ein paar Konsuln, Prokonsuln und Nebenbuhlerinnen und wirst letztlich von deinem eigenen Sohn Nero ermordet. Hör mal, Agrippina. Du bist eine ganz charmante Person, aber ich vermisse den eigentlich künstlerischen Impuls. Die Naivität. Alles hängt ab von deinem maßlosen Ehrgeiz. Das ist krankhaft. Das wird auf die Dauer langweilig. Ich kann dich wirklich nicht brauchen. Geh, leg dich wieder schlafen. Schlafe sanft. So, jetzt habe ich noch eine Nummer, die Herodias. Aber halt, wie wär's? Ich nehme statt der Mutter die Tochter. Salome, schöne junge Tänzerin, komm zu mir. Weit hinten erhebt sich eine schlanke, jugendliche. Sag mir einmal, mein hübsches Kind, du warst damals auf dem Bankett bei Herodes zugegen? Sie bejaht. Und da tanztest du? Bejaht. Und du ließest dir einen Kopf schenken? Sie nickt. Einen Menschenkopf? Bejaht. Einen lebenden Menschenkopf? Ja. Weshalb? Zum Spielen? Sie zaudert und bejaht schließlich. Und Herodes schickte dich mit dem Henker ins Gefängnis und der schneidet dir dort einen Kopf ab? Sie nickt. Den Kopf des Johannes? Bejaht gleichgültig. Und der ward dir auf eine Platte gelegt? Ja. Das Blut netzte deine Finger? Sie bejaht lebhaft. Und dann schenktest du den Kopf deiner Mutter? Ja. Warum? Sie zuckt mit den Achseln. Er war eben schon tot. Sie nickt traurig. Und du wolltest doch einen Lebenden haben? Beat. Ja, die abgeschnittenen Menschenköpfe halten sich nicht lang. Sag mal, hast du einen von den Leuten da lieb gehabt? Sie verneint schließlich. Den Herodes? Den Johannes? Deine Mutter? Sie zuckt mit den Achseln und verneint. Aber deinen abgeschnittenen Kopf, den hattest du gern. Sie bejaht sehr deutlich. Kind, du bist mein Fall. Aus dir lässt sich noch was machen. Du sollst mir heute in mein Schlafgemach folgen. Man hört die Gestalt tief und vernehmlich stöhnen. Oh. Wir haben große Dinge mit dir vor. Du sollst die Ahnin eines grandiosen Geschlechts werden. Deine Nachkommen werden weder blaues noch rotes, sondern weit merkwürdigeres Blut in ihren Adern führen. Komm, mein Kind, komm. Der Vorhang fällt. Vierter Aufzug. Im Himmel. Es ist Schule. Der Schullehrer ist ein hochaufgeschossener, unsäglich magerer Mensch in langem, schwarzem Schnürrock mit verbittertem, glatt rasiertem Gesicht und überkämmter Glatze. Maria mit einem Pfauenwedel spielend, vornehm geschmückt auf ihrem Thron. Sagt einmal euren Spruch auf. Gegrüßet seist du, Maria, du bist voller Gnaden, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus Christus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bet für uns arme Sünder jetzt und in der Stunde des Absterbens. Na, um Gottes Willen, wo habt ihr denn das gelernt? In der Steier, in der schönen Steiermark. Gott, ist das eine verknödelte Gesellschaft, eine verhackerte. Kann man den Kindern die Gebete nicht dem Sinne nach, statt nach der Rücksicht des möglichst raschen Fertigwerdens eintrichtern? Es geht nicht mehr, allergnädigste Gottesmutter. Die Kehlen sind vollständig in der einen Richtung festgelegt. Die Laute, das Resultat einer tausendjährigen Übung. Warum machen Sie denn ein so jämmerliches Gesicht? Es ist mir nicht gut. Gott, der Mensch hat Hunger. Sind Sie immer noch so miserabel bezahlt? Ich kann Ihnen leider nichts anbieten. Bei uns werden nur Hostien gegessen. Sie sollten eben kurz vor dem Tod wenigstens einmal sich satt essen können, ein wenig sammeln gehen, ein paar Pfennig für Bier unter den Männern zusammen sammeln, ne? Und vielleicht etwas Schmalz unter den Weibern. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus Christus, Amen. Heilige Maria, Mutter Gottes. Ja, um Gottes Willen, das sind ja die reinsten Automaten. Sie müssen den Kindern beibringen, nach dem Sinn zu beten, auch nach 2000 Jahren, damit nicht, wenn ich von Schmalz rede, sie die Frucht meines Leibes daherbringen. Frucht deines Leibes, eine Stunde des Absterbens, Amen. Mein Gott, wie süß, die Kleine. Wie heißt denn du, mein Schätzchen? Maria Ebner, Rauchfangkehrermeistertochter aus Gniewing. Mich haben sie ins Wasser reingeschmissen, weil wir schon zu sechst waren. Und der Vater hat nicht mehr verdient. Und die Mutter hat gesagt, ich wäre sowieso gleich ein Engel. Ja, so sind sie da unten in der Gegend zwischen Murau und Fürstenfeld. In der Steier, in der Steier, in der schönen Steiermark. Gott, dieser Katholizismus steht mir schon bis daher. Nehmt eure Bücher her. Jetzt aber schön Hochdeutsch lesen, preußisch. Ein größerer Engel liest aus einer der Novellen des Boccaccio. Agilulf, der König der Longobarden, befestigte seinen Thron durch Vermählung mit Teudolinga, der Witwe Auderichs, der ebenfalls König der Longobarden gewesen war. Diese Gattin war sehr schön verständig und ehrbar. Da geschah es, dass ein Reitknecht der genannten Königin, ein Mensch von höchst ärmlichen Umständen, sonst aber von Person schön und groß wie der König, sich über alle Maßen in die Königin verliebte, obgleich er nun gänzlich hoffnungslos war und vom Liebesfeuer ganz entzündet, gab er sich Mühe, es allen seinen Kameraden zuvorzutun. Dadurch geschah es, dass die Königin, wenn sie ausritt, weit lieber das Pferd ritt. Weit lieber das Pferd ritt, das dieser wartete, und er schätzte sich glücklich, wenn er ihre Kleider berühren durfte. Ja, kriegen die zwei sich noch nicht? Ich weiß nicht, immerwährende Jungfrau. Aber wie wir dies häufig sehen, dass die Liebe immer stärker wird, je mehr sich die Hoffnung verringert, so geschah es auch bei diesem armen Reitknecht, der sein verborgenes Verlangen kaum mehr ertragen konnte. Und in diesem Augenblick ist das Weib. Ein junges, blühendes Wesen in schwarzen Haaren, mit tiefliegenden Augen, in denen eine verzehrende Wollust verborgen liegt, in ganz weißem Gewand, zaghaft auf die Schwelle getreten. Maria. Wer ist diese Person? Wer hat dich hereingelassen? Woher kommst du? Bist du eine Gestorbene? Oder was Besseres? Eine Heilige? Was willst du hier? Mir Konkurrenz machen? Mit welchem Recht? Sie fängt zu zittern an. In diesem Augenblick kommt der Teufel hinter dem Weib hervor. Gnädige Frau, meine Tochter. Oh, ich hoffe, sie gefällt dir. Gefallen? Nein, nein, dazu ist sie zu schön. Dieses Biest schlägt alle im Himmel und auf Erden. Ich erwarte deren Scheusal. Sie ist wie ein Kind, aber sie spricht die Sprache, die alle Weiber sprechen, die Sprache der brennendsten Verführung. Was soll diese superbe Person? Wenn ich das wollte, konnte ich einen meiner Engel oder ich konnte selbst. Schönste Frau, nimmermehr. Ihr habt vergessen, dass... Also, ja, ganz richtig, ja, jawohl. Aber warum so blendend? Das reine Entzücken. Kann man sich hier was vergeben? Du kannst sie ruhig. Maria verschlingt das Weib mit ihren Blicken, geht dann in einer plötzlichen Wallung auf sie zu und küsst sie. Das volle Entzücken. Wie ein Kind. Oh, Buffone, wo hast du sie her? Gewisse Geheimnisse unserer Fabrikation können wir nicht mitteilen. Indes... Die Mutter kann ich dir nennen. Ah, eine gewisse Salome, die schöne Köpferin, die sich mit einer Schnellung ihres Tanzbeins einen warmen Menschenkopf holte. Haben wir die nicht erhoben? Nein, nein. Solche Personen habt ihr nicht erhoben. Was du siehst, hat sie von der Mutter. Und noch einiges, was du nicht siehst. Die Qualitäten des Vaters kommen erst später zum Vorschein, wenn sie Übung hat. Das glaube ich. Ich war in meiner gloriosen Stimmung. Und dieses keusche Entzücken, dieses unvergleichliche Auge, dieser Impuls voll überirdischer Lust, der soll die Menschen, sagst du, vergiften und verderben? Ich sag dir, das in ihr verschlossene Gift ist so stark. Nach 14 Tagen soll der, der sie berührt, mit Augen wie Glasklicker in die Welt schauen. Seine Gedanken gerinnen ihm. Nach 6 Wochen betrachtet er seinen Körper und fragt, bin das ich? Die Haare fallen ihm aus, die Wimpern fallen ihm aus, die Zähne fallen ihm aus. Gebiss und Gelenke werden wackelig. Nach 3 Monaten ist er an seiner Menschenoberfläche durchlöchert wie ein Sieb. Die Verzweiflung rinnt ihm nicht nur im Herzen zusammen. Nach 1 Jahr fällt ihm die Nase in den Suppenteller. Er wird katholisch, wenn er protestantisch war, und protestantisch, wenn er katholisch war. Nach 2, 3 Jahren liegen ihm die Leber und die großen Drüsen wie Mörser im Leib, und er denkt auf lockere Speisen. Nach 5, 6 Jahren beginnt ein Zucken und Schießen im Körper auf und ab, wie ein Feuerwerk. Noch etwas später zieht er es vor, im Bett zu bleiben. Er liebt die Wärme. Er wird dann fromm, frommer, am frömmsten. Und nach 10 Jahren liegt er schlank dort, ein verwelktes Skelett, mit gähnend gegen den Kalkplafond aufgesperrtem Maul, das »Warum?« fragt und stirbt. Die Seele gehört an euch. Maria, voll Abscheu. Ah. Was? Habe ich meine Sache nicht gut gemacht? War die Arbeit nicht so bestellt? Maria, die Hände vor dem Gesicht schluchzend. Ach, die armen Menschen. Bleiben erlösungsbedürftig und erlösungsfähig. Der Vorhang fällt. Fünfter Aufzug. Rom, ein Saal im päpstlichen Palast. Der Papst mit seiner Familie, Bischöfe und Erzbischöfe, hinter den Stühlen dicht gedrängt, teils Geistliche, der päpstliche Hofstaat und ganz hinten auch etliche von der Dienerschaft, welche der heiligen Handlung folgen. Hoc est enim corpus meum, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eternis amen. Mysterium filii, liber homo vise pro mortis e fondeto in remissione in peccato. Ostiam puro, ostiam santa, ostiam immaculata, panem sanctum vitae eterna calecem solo de perpetuo. Per omnia saecula saeculorum. Bei diesen Worten ist das Weib plötzlich auf die Schwelle des Portals getreten. Hinter ihr sieht man eine schwarze Gestalt verschwinden. Heftige Erregung und große allgemeine Unruhe. Der Papst ist ebenfalls aufgestanden und schaut starr gegen die Tür, wo das Weib regungslos verharrt. Man hört Rufe wie: Wer ist die? Woher kommt die? Schafft sie hinaus? Halt, halt! Alle drängen zur Türe, die Männer, die Frauen. Der Papst geleitet das Weib, vornehm gegen die Mitte des Saals. Im Halbdunkel, in dem das Weib wie magisch beleuchtet herausglänzt, sieht man, wie die Männer wie wild gegen die helle Gestalt losstürzen, die der Papst jetzt fest unter den Arm genommen hat. Die Betstühle werden umgeworfen, man sieht vereinzelt Dolche in der Luft blitzen. Im Hintergrund halb ersticktes Weibergeschrei. Hey, Hilfe, ich bin's nicht, ich bin die Falsche. Schließlich drängt die Gruppe mit dem Weib und dem Papst zur Türe hinaus. Männer und Frauen wie wild nachstürzend, der Vorhang fällt. Längere Zwischenpause. Schlussszene. Eine Straße in Rom vor dem päpstlichen Palast. Trübe, nasskalte Morgendämmerung. An einer Ecke ein tief herabgebranntes, flackerndes Öllicht. Totenstille. Eine Türe am päpstlichen Palast öffnet sich leise und heraus tritt das Weib. Die Röcke knapp zugebunden, die halb entblößte Brust vor der Kälte schützend, mit verwirrten Haaren und hohläugigen Blicks, übernächtig und abgeschlagen. Macht die Türe leise hinter sich zu, schlurft einige Schritte vorwärts. Sie hat zweierlei Pantoffeln an, beide zu groß, in den Ohren und am Hals reichen Brillantschmuck. Schaut sich scheu und vorsichtig um. Da bricht der Teufel, der ungesehen längs einer Dachrinne im Schatten gestanden, hastig hervor auf sie zu. Und jetzt zu den Kardinälen, dann zu den Erzbischöfen, dann zu den Gesandten, erst zu dem Gesandten der italienischen Staaten, dann zu den fremdherrlichen Gesandten, dann zu den Neffen des Papstes und dann zu den Bischöfen, dann durch alle Klöster durch und dann zu dem übrigen Menschenpack. Tummle dich und halte die Rangordnung ein. Das Weib geht langsam ab. Liebeskonzil von Oskar Panizer. Bearbeitung und Dramaturgie Wolfram Berger. In allen Rollen derselbe. Musik Toni Burger. Gesang Matthäus Sinko. Ton Stefan Wirtitsch und Martin Leitner. Regieassistenz Julia Schlager. Regie Peter Keitzer. Produktion Österreichischer Rundfunk 2014. Oskar Panizers Das Liebeskonzil mit Wolfram Berger in allen Rollen. Das Heil kann nur vom Schauspieler kommen, denn ihm und keinem anderen gehört das Theater, schrieb Max Reinhardt in seiner berühmten Rede über den Schauspieler im Jahr 1928. Schauspiel und Schauspielkunst sind auch Themen der morgigen Holdenkunst. Ursula De Santis Gerstenberg hat Texte über das Theater ausgewählt und Burgschauspieler Markus Hering wird sie lesen. Im Ö1 Hörspieltermin nächste Woche hören Sie ebenfalls Theater im Hörspiel. Und zwar ein grandioses, aber selten aufgeführtes Jugendwerk Lessings, Die Juden. Ein, wie Lessing es nannte, Lustspiel in einem Aufzuge. Geschrieben 1749 vom damals 20-jährigen Lessing. Inszeniert von Leonhard Koppelmann hören Sie unter anderem Michael Mertens, Cornelius Obonja, Peter Matic, Pippa Galli, Brigitte Karner, Thomas Maratz und Karl Markowitsch. Wollte der Himmel, dass Sie das nicht einmal wären, wofür er Sie ausgibt. Wollte der Himmel, Ihr Stand wäre geringer als der meinige. So würde doch meine Vergeltung etwas kostbarer und Sie würden vielleicht weniger ungeneigt sein, meiner Bitte zu entsprechen. Mein Herr, Ihre Edelmütigkeit durchdringt meine ganze Seele. Schreiben Sie es nur dem Schicksale, nicht mir zu, dass Ihr Anerbieten vergebens ist.